Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 1. November 1790. Von Rudolstadt aus habe ich dir durch den jungen Wurm, der zu den Kadetten in Dresden gekommen ist, geschrieben, welchen Brief du hoffentlich erhalten haben wirst. Die Ferien sind jetzt vorbei und ich lese schon wieder seit 8 Tagen. 12 Tage brachte ich in Rudolstadt mit Essen, Trinken und Schachspielen oder blinde Kuhspielen zu. Ich wollte ganz feiern und diese Erholung hat mir wohl getan, obgleich sie mir gegen das Ende unerträglich wurde. Lange kann ich den Müßiggang nicht ertragen, solchen besonders, wo der Geist nicht einmal durch geistigen Umgang gepflegt wird. Sogar die Vorlesungen machen mir jetzt mehr Vergnügen. Ich erwerbe mir neue Begriffe, mache neue Kombinationen und lege immer irgendetwas an Materialien für künftige Geistesgebäude auf die Seite. Sieh, so wird einem der Dienst lieb und so wird es auch dir nur auf andere Weise mit deiner Jurisprudenz ergehen. Goethe hat uns viel von dir erzählt und rühmt gar sehr deine persönliche Bekanntschaft. Er fing von selbst davon an und spricht mit Wärme von seinem angenehmen Aufenthalt bei euch und überhaupt auch in Dresden. Mir erging es mit ihm wie dir. Er war gestern bei uns und das Gespräch kam bald auf Kant. Interessant ist's, wie er alles in seine eigene Art und Manier kleidet und überraschend zurückgibt, was er las. Aber ich möchte doch nicht über Dinge, die mich sehr nahe interessieren, mit ihm streiten. Es fehlt ihm ganz an der herzlichen Art, sich zu irgendetwas zu bekennen. Ihm ist die ganze Philosophie subjektivisch und da hört denn Überzeugung und Streit zugleich auf. Seine Philosophie mag ich auch nicht ganz. Sie holt zu viel aus der Sinnenwelt, wo ich aus der Seele hole. Überhaupt ist seine Vorstellungsart zu sinnlich und betastet mir zu viel. Aber sein Geist wirkt und forscht nach allen Direktionen und strebt, sich ein Ganzes zu erbauen, und das macht mir ihn zum großen Mann. Übrigens ergeht's ihm närrisch genug. Er fängt an, alt zu werden, und die so oft von ihm gelästerte Weiberliebe scheint sich an ihm rächen zu wollen. Er wird, wie ich fürchte, eine Torheit begehen und das gewöhnliche Schicksal eines alten Hagestolzen haben. Sein Mädchen ist eine Mamsell Vulpius, die ein Kind von ihm hat und sich nun in seinem Hause fast so gut als etabliert hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er sie in wenigen Jahren heiratet. Sein Kind soll er sehr lieb haben und er wird sich bereden, dass wenn er das Mädchen heiratet, es dem Kinde zuliebe geschehe und dass dieses wenigstens das Lächerliche dabei vermindern könnte. Es könnte mich doch verdrießen, wenn er mit einem solchen Geniestreich aufhörte, denn man würde nicht ermangeln, es dafür anzusehen. Über meinen Kalender hat mir der Herzog von Weimar, dem ich ihn schickte, einen sehr verbindlichen Brief geschrieben und ich hörte schon viel Schönes darüber. kaum weiß ich, wie ich so wohlfeil zu dieser Ehre komme. Der Kalender, denke ich, soll göschen doch nicht liegen bleiben. Man sagt mir von allen Orten her, dass die anderen historischen Kalender im Äußerlichen gar sehr zurück seien, und im Innerlichen, hoffe ich, ist keine Konkurrenz. Goethe gefielen die Kupfer dazu sehr. Meine Künstler sollen in einem Stück des bürgerschen Journals Akademie der schönen Redekünste rezensiert sein. Noch habe ich es nicht gelesen, vielleicht bekommst du es vor mir zu Gesicht. So wurde mir doch der Wunsch erfüllt, dass nicht ganz davon geschwiegen wird. Hier schicke ich dir ein Fläschchen Kapwein, um dich an jenen zu erinnern, den wir in Dresden miteinander ausgestochen haben. Er kommt von einem guten Freunde, unmittelbar vom Kap selbst, an meinen Vater, der mir einige Flaschen geschickt hat. Der gute Freund hat eine reiche Holländerin auf dem Kap geheiratet, ist gegenwärtig wieder in Schwaben und wird sich in Dessau etablieren. Lebe einstweilen wohl, grüße Minna und Dorchen recht herzlich von uns beiden. Wir sind gar wohlauf und denken eurer mit Liebe. Meine Frau zeichnet viel und befleißigt sich sehr aufs Singen. Diesen Winter wird hier viel getanzt, und das ist gewissen Leuten eine liebliche Aussicht. Nur ich weiß nicht, wo ich mich hintun werde, wenn die Jugend tanzt. Schulz, wirst du wohl schon wissen, ist durch die Herzogin von Kurland als Professor der Geschichte in Mietau angestellt. Sie soll viel auf ihn halten. Nimm mir's nicht übel, das ist nicht der beste Geschmack von deiner Herzogin. Es